selbst du siegst, wirst verlieren. Niederlagen muss man akzeptieren. Du schlägst, du tötest, wirst verzweifelt. Dein Herz ist wie aus Stein gemeißelt. Du lachst, du schreist, wirst triumphieren. Niemals kapitulieren. Nach dem Sinn des Lebens fragst du dann.